Die Wirkung war dem Medienhistoriker Wulf Kantsteiner zufolge schlicht revolutionär. Das war ein Wendepunkt. Normalerweise melden sich nach Geschichtssendungen 100 oder 200 Zuschauer. In diesem Fall waren es Zehntausende. Auch das Echo in den damals noch den Diskurs bestimmenden großen Printerzeugnissen war gewaltig. Mitte Januar 1979, als die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen angekündigt wurde, kam eine wahre publizistische Lawine ins Rollen, wie der Historiker Jens Müller-Bausenaik es zusammenfasste. Kein seriöser Journalist, kein Kritiker, der nicht wenigstens privat die Wirkung dieses Films gedeutet hätte, so Elmar Hügler, Autor und Regisseur, in einer im Februar 1979 in der Zeit veröffentlichten Besprechung. Alle großen Tageszeitungen beschäftigten sich mehrfach mit der Serie. Spiegel und Stern widmeten ihr in der Woche nach der Ausstrahlung jeweils die Titelgeschichte. Zudem legten sie eigene Serien auf, die anhand von Augenzeugenberichten und Täterprofilen das Grauen der Vernichtungslager veranschaulichten. Die Zeit druckte mehrere umfangreiche Dossiers, in denen die Diskussion um die Serie und die nachgeholte Vergangenheitsbewältigung der Deutschen beleuchtet wurden. Die Filme selbst wurden laut Müller-Bausenaik Gegenstand heftiger Debatten um moralisch-ethische Fragen der Darstellbarkeit und Kommerzialisierung von Völkermord, die Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Erinnerungskulturen in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern sowie die Folgen für das Selbstverständnis der historischen Wissenschaft und der Zukunft der Dokumentarfilme. Laut Hügler wirkte die Serie vor allem, indem sie trivial war, also alltäglich, weil ihre Botschaft einen vertrauten Gestus hatte, der die Sinne des Zuschauers zum Schwingen brachte und damit über sie auch seine Vernunft erreichte. Für die Publizistin und Filmregisseurin Jutta Brückner brach Holocaust die Tabuzone um die Konzentrationslager auf.